Da berief Jahwe Mose und redete zu ihm vom Offenbarungszelte aus wie folgt: Rede mit den Israeliten und befiehl ihnen, wenn jemand unter euch Jahwe eine Opfergabe bringen will, so soll die Opfergabe, die ihr bringt, vom Vieh, von den Rindern oder dem Kleinvieh, genommen sein. Soll seine Opfergabe in einem Rinderbrandopfer bestehen, so muss es ein männliches fehlloses Tier sein, welches er darbringt. Dieses bringe er hin vor die Türe des Offenbarungszeltes, damit es ihn wohlgefällig mache vor Jahwe, sodann stemme er die Hand auf den Kopf des Brandopfers, so wird es ihn wohlgefällig machen und ihm Sühne schaffen. Sodann soll er das junge Rind vor Jahwe schlachten, die Söhne Aarons aber, die Priester, sollen das Blut darbringen. Und zwar sollen sie das Blut ringsum an den Altar sprengen, der vor der Türe des Offenbarungszeltes steht. Sodann soll er das Brandopfer abhäuten und in seine Teile zerlegen, die Söhne Aarons aber, die Priester, sollen Feuer auf den Altar tun und Holzscheite über dem Feuer aufschichten. Alsdann sollen die Söhne Aarons, die Priester, die Stücke, den Kopf und das Fett auf den Holzscheiten, die über dem Feuer auf dem Altar sind, zurechtlegen. Die Eingeweide aber und die Beine soll man mit Wasser waschen, und der Priester soll alles zusammen auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen als Brandopfer, als ein Jahwe dargebrachtes Feueropfer lieblichen Geruchs. Ist aber die Opfergabe, die er als Brandopfer bringen will, dem Kleinvieh, den Lämmern oder den Ziegen, entnommen, so muss es ein männliches, fehlloses Tier sein, welches er darbringt. Dieses schlachte er vor Jahwe auf der Nordseite des Altars, die Söhne Aarons aber, die Priester, sollen das Blut ringsum an den Altar sprengen. Sodann soll er es in seine Teile zerlegen, und der Priester dieselben samt dem Kopf und dem Fett auf den Holzscheiten, die über dem Feuer auf dem Altar sind, zurechtlegen. Die Eingeweide aber und die Beine soll man mit Wasser waschen, und der Priester soll alles zusammen darbringen und auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, ein Brandopfer ist es, ein Jahwe dargebrachtes Feueropfer lieblichen Geruchs. Soll aber die Opfergabe, die er Jahwe bringen will, in einem Geflügelbrandopfer bestehen, so müssen es Turteltauben oder junge Tauben sein, die er als Opfergabe darbringt. Der Priester aber soll es an den Altar bringen, ihm den Kopf einknicken und es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, das Blut aber ist auszupressen an die Wand des Altars. Und den Kopf samt den Federn soll er wegnehmen und östlich vom Altar auf den Aschenhaufen werfen. Alsdann soll er ihm die Flügel einreißen, jedoch ohne sie abzutrennen. Der Priester aber soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, auf den Holzscheiten, die über dem Feuer sind, ein Brandopfer ist es, ein Jahwe dargebrachtes Feueropfer lieblichen Geruchs.